29. Abschnitt. Der Untergang von Atlantis und der heiligen Stadt Gottes mitten im Meere zwischen den Inseln. Der Weltuntergang vor 11.500 Jahren. Da Babylon auf Atlantis die einzige Welthandelsstadt war, da von ihr aus die Kultur in alle Welt ausströmte, da sie allen Völkern Industrieerzeugnisse brachte und der Handel aller Völker auf den Weltmittelpunkt Atlantis zuströmte, entstand dort ein buntes Rassengemisch, das von Jahrhundert zu Jahrhundert schlimmer wurde und in ein wahres Rassenchaos sich verwandelte, als Atlantis zum tausendjährigen Priesterstaat wurde. Denn die Priester waren im Interesse ihrer Herrschaft gezwungen, die Verbastardierung der ihnen untergebenen Völker zu begünstigen und die arischen Rassegesetze auszuschalten. So wurde Babylon die reinste Rassenausstellung und Rassenmenagerie. Alles paarte sich wahllos wie Ratten und Mäuse. Es mag noch schlimmer gewesen sein als in den Welthandelsstädten unserer Tage. Sehr anschaulich und erschütternd schildert der bekannte Anthropologe und Literaturhistoriker Otto Hauser die Ursache und Wirkung der grausigen Rassenmischung auf Atlantis in seinem gleichnamigen gewaltigen Epos »Atlantis, der Untergang einer Welt«, in dem er unabhängig von mir auf die gleichen Gedanken kommt. Nach Mose 1, Kapitel 6, Vers 2 sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Rassenmischung bringt aber immer eine grenzenlose Verderbnis des Charakters, denn die Mischlinge erben in der Regel die schlechten Seiten des Elternpaares. 1. Mose 6, 5 berichten anschaulich über das der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Die Aias achteten nicht mehr auf die alten arischen Rassegesetze. Die Edda schildert die entstehende Sittenverderbnis übereinstimmend mit den verschiedenen biblischen Propheten in ähnlicher Weise. Brüder kämpfen und bringen sich tot, Brudersöhne brechen die Sippe. Arg ist die Welt, Ehebruch furchtbar, nicht einer will des anderen schonen. Die Bibel vergleicht daher Babylon an den Wassern mitten im Meere ganz richtig mit einer großen Hure. Siehe Johannes Offenbarung 17,1 und folgende und 17,18. Hätte Atlantis weiter bestanden, so wäre eine grenzenlose Rassenmischung und damit Sittenverderbnis über die ganze Welt gekommen und der Zweck der Schöpfung hätte sich nicht erfüllt. Darum reute es Gott, dass er die Menschen auf Erden gemacht hatte, dass er den tierischen Menschen durch die Aias Kultur hatte bringen lassen und ihre Vermischung mit ihnen zuließ. Er wollte die Menschen, also die Menschentiere, die er geschaffen hatte, mit allem Getier auf Atlantis wieder vertilgen, denn die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voll Frevels und alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. 1. Mose 6, 4-13. Die große Hure Babylon auf Atlantis war eine Behausung der Teufel, der Menschentiere, und ein Behältnis aller unreinen Geister und aller unreinen Vögel geworden. Siehe Johannes Offenbarung 18,2. Das ist voll von sittenlosen Mischlingen und Niederrassigen. Plato schildert im Kritias die germanischen Atlanter vor und nach ihrer Vermischung mit dem Tiermenschentum also. Durch viele Geschlechter hindurch waren sie, solange das göttliche, das höherrassige Blut in ihnen lebendig blieb, den Gesetzen gehorsam, fromm und gottesfürchtig. Sie lebten friedlich untereinander und ertrugen die sie treffenden Schicksale mit Sanftmut und Besonnenheit. Denn um der Tugend willen erachteten sie alle irdischen Dinge für gering und betrachteten ihren Reichtum an Geld und anderer Habe als eine Last. Sie berauschten sich nicht in übermütiger Laune in Wein, sondern lebten nüchtern, denn sie sahen ein, dass wenn alle tugendhaft sind und freundschaftlich zusammenhalten, Reichtum und Wohlstand von selbst wachsen, wenn man aber absichtlich danach trachtet, er von selber zugrunde geht. Bei solcher Gesinnung und weil die göttliche Natur, die Gotennatur in ihnen lebendig blieb, gediehen alle ihre Dinge und sie wurden reich und mächtig. Als sie aber von Gott abfielen durch die Vermischung mit den Farbigen und die sterbliche Natur, das niederrassige Blut in ihnen die Oberhand gewann, wurden sie lasterhaft und Gott vertilgte sie. Die Ursache des Untergangs von Atlantis ist nach Fischer in seinem Buch Weltwende und Hörbiger in seinem Buch Das deutsche Weltbild folgende. Die mondlose Zeit war für die Erde eine Zeit der geologischen Ruhe und ungestörten Kulturentwicklung gewesen. Das sollte mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Mondes Luna plötzlich anders werden und mit einer furchtbaren Katastrophe für die Erde und ihre Kultur endigen. Der Planet Luna war der Erde im Laufe der Jahrmillionen näher gekommen und wurde, als er auf seiner Bahn in Erdnähe kam, von dieser eingefangen und gezwungen, sich um sie und nun mit ihr um die Sonne zu bewegen. Der ehemalige Stern erschien nun plötzlich den Erdenmenschen etwa in der gegenwärtigen Größe. Aber das schöne Schauspiel hatte für die Bewohner der südlichen Breiten ein sehr böses Nachspiel. Die ungeheure Anziehungskraft des sich nähernden Mondes zog die Fluten des Weltmeeres an den Polgegenden ab und in die wärmeren Breiten, sodass Atlantis und Lemurien von dem Meere bedeckt wurden. Gleichzeitig trat eine Umbildung der Kugelform der Erde ein. Die Pole glätteten sich ab, die Gürtel zwischen den Wendekreisen wölbten sich stärker empor. Dass das nicht ohne gleichzeitige heftige Erdbeben vor sich ging, ist selbstverständlich. Soweit die Erklärung von Hörbiger und Fischer. Die Erdachse musste unter der Anziehungskraft des Mondes eine andere Stellung annehmen, was Astronomen des Altertums bestätigen, siehe Blavatsky 2, Seite 421. Dies musste Verschiebungen aller Art und eine andere Verteilung von Wasser und Land hervorrufen, das Klima der gemäßigten Breiten sich verschlechtern. Die große Mondeinfangflut geschah nach der chaldäischen und keltischen Flutsage unter Xisuchos oder Sisutos, der Jesus und seine Zeit darstellt. Nach den Berechnungen der Chaldäer war die Flut vor 18 Saren, a 3600 Jahren, gleich 64.800 Jahren. Die von den Kelten überhaupt aufgezeichneten Saren-Mondperioden umfassen zusammen 432.000 Jahre. Die Mondeinfangflut hatte für Europa eine besondere Bedeutung. Das Klima wurde rauer. Die Gründe wolle man in dem Buche Fischer Weltwende nachlesen. Dazu wurde die Landbrücke zwischen Europa und Afrika unter Wasser gesetzt. Das mittelländische Meer, das aus zwei getrennten Becken bestand, wurde eines. Der Einfall der Roten und Schwarzen in Europa war unterbunden und die germanische Rasse konnte sich ungestörter entwickeln. Nach den mit den geologischen Befunden übereinstimmenden Berichten der ägyptischen Priester und nach den indischen Geheimlehren geschah das Verschwinden von Atlantis in verschiedenen Zeiträumen und Teilen. Der Untergang von Atlantis war ein schaurig schönes Schauspiel von fürchterlicher Großartigkeit, ein Schauspiel, wie es nur der allgewaltige Schöpfer selbst geben konnte. Wie ein Betrunkener, zitternd in allen Fugen und unaufhörlich, schwankte die Erde hin und her. Die Berge hüpften auf und nieder wie Lämmer und wurden immer kleiner, siehe Psalm 107 und 114. Dumpf, schaurig und unaufhörlich rollte der Donner beim Einsturz der Hohlräume. Himmelhoch stiegen Feuergarben aus den Kratern hervor, alte lebten wieder auf, neue zeigten sich dem entsetzten Auge des Beobachters. Glühende Gase, Wasser und Schwefeldämpfe füllten die Luft, verfinsterten den Himmel und die Sonne und machten den Tag zur Nacht. Siehe Jesaja 13,10. Unaufhörlich durchzuckten Blitze die grausige Dämmerung und zu dem Donner im Inneren der Erde gesellte sich der in den Wolken. Kraterwände zerrissen und verheerend wälzte sich der rote Wolf, die Lava, über die Fluren Atlantis. Die Edda sagt hierzu: Vor ihr sank im Vogelwalde der hochrote Hahn, geheißen Fialar. Den Göttern gellend sank Gulingambi, weckt die Helden beim Heervater. Unter der Erde sinkt ein anderer, der schwarzrote Hahn in den Sälen Hels.